Kundgabennummer 5273 vom 15.12.1951. Wirkung des göttlichen Wortes. Predigt. Kraft. Wo mein Wort gepredigt wird, da ist eine Möglichkeit gegeben, den rechten Weg zu betreten, der nach oben führt. Mein Wort ist ein Ruf von oben. Mein Wort ist ein Hinweis auf den rechten Weg. Mein Wort ist eine Kraftübermittlung für jeden Erdenwanderer. Mein Wort ist die Hand, die sich euch Menschen aus dem geistigen Reich entgegenstreckt, um euch emporzuhelfen zur Höhe. Wo mein Wort ertönt, dort trete ich selbst dem Menschen entgegen. Und er kann nun durch mein Wort die Bekanntschaft machen mit seinem Schöpfer und Vater von Ewigkeit, so ich ihm vorher fremd geblieben bin. Mein Wort ist die Äußerung meiner selbst, so wie ich durch den Mund eines erleuchteten Dieners sprechen kann. Meines Wortes kann sich aber auch ein Mensch bedienen, der noch unerweckten Geistes ist. Dann wird er darauf aufmerksam gemacht. Und wie er nun innerlich sich zu dem vernommenen Wort einstellt, so wird er weiter empfangen dürfen. Mit meiner Kraft gesegnete Gabe aber wird er stets empfangen, so er guten Willens mein Wort entgegennimmt, ganz gleich in welcher Weise. Ein Ruf aus der Höhe bleibt mein Wort stets, denn einstmals ist es von mir ausgegangen, birgt also seine Kraft in sich, auch wenn es euch Menschen unverständlich geblieben ist. Immer spreche ich den Menschen an, mag er mein Wort hören oder lesen. Das Göttliche darin wird niemals seine Kraft verlieren. Und ob es euch Menschen anspricht, das liegt allein an euch selbst und eurem Willen. Denn ich trete euch so entgegen, wie ihr selbst mich wünschet. Den Wunsch aber drücket ihr selbst aus, durch euren Willen, wie weit dieser bei dem Empfangen meines Wortes nach mir selbst verlangt. Prediger und Zuhörer können in einem Kontakt miteinander stehen, so beide den ernsten Willen zu mir gerichtet haben und nun beide Empfänger meines Wortes werden, indem ich selbst durch den Prediger zu euch Menschen spreche. Dann wird auf beide ein großer Segen überfließen. Und dann kann ich wahrlich sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn mein Wort weiset euch den rechten Weg zur Höhe. Mein Wort ist darum auch die reinste Wahrheit und tiefste Weisheit. Und in dieser Erkenntnis fühlt sich der Mensch nun auch kraftvoll und sein Geist erwachet zum Leben, weil jener sich bemüht, mein Wort in die Tat umzusetzen. Also der tote Zustand der Seele überwunden ist und das wahre Leben der Seele erwacht. Wer also mein Wort andächtig in sich aufnimmt, ganz gleich, wo und wie es ihm dargeboten wird, der hat den Weg betreten, der zur Höhe führt. Er suchet mich und wird mich auch finden, denn ihm komme ich sicher entgegen und helfe ihm, dass er den letzten Weg leicht zurücklege. Doch ohne mein Wort kann er niemals selig werden, weil mein Wort alles bedeutet, Licht und Kraft und auch meine ständige Gegenwart. Ansonsten ihr mein Wort nicht erkennen und verstehen könntet. So ich selbst euch meine Gabe darbieten möchte als Wegzehrung auf dem Wandel durch das Erdenleben. Dort, wo mein Wort gepredigt wird, bin ich selbst. Doch sorget, dass ihr euch meiner Gegenwart wert macht. Sorget, dass ihr mein Wort mit dem Herzen, nicht nur mit den Ohren vernehmet, auf dass es lebendig in euch werde und nun euer Aufstieg zur Höhe mühelos vor sich geht, dass ihr das Ziel erreichet und zurückkehret ins Vaterhaus, zu mir, zu eurem Vater von Ewigkeit. Amen.